Hallo Fritz, wir machen heute einen neuen Teil zusammen und zwar über das Dorf Nova Pazova, wo ihr dann gewohnt habt, offenbar ein Haus gekauft habt, das ihr gar nicht so lange bewohnen konntet, über eure Hauswirtschaft, vielleicht über die Mutter, wie sie da gewirtschaftet hat, was sie alles gemacht hat in dem Haus. Und über deine Schule, die du dann gewechselt hast nach Nova Pazova. Das war so um 1939 rum. Da habe ich, haben wir sozusagen in Nova Pazova ein Haus gekauft. Und zwar war das Haus von einem Zigeuner, Pferdehändler. Das war da frei geworden. Und habe ich dann immer gemacht, was von einem Zigeuner? Ach Gott, was wird das für ein Haus sein und so. Ne? Nachher habe ich festgestellt, dass er offenbar ein Reicher, nachdem er Pferdehändler war. Und da war dann, was mir sofort aufgefallen ist, dass die Räume oben, wo die Lampe hing, Stuck. Gipsornamente, Stuck um diese Lampe waren. Und in meinem Zimmer, also im Kinderzimmer, wo wir zwei schliefen, da, wenn ich mal da so oben hingeguckt habe, da habe ich da gesehen, das waren also Obst und manchmal Gemüse und alles Mögliche war da oben zu sehen. Da habe ich gedacht, das ist aber toll, nicht? Also es war der erste Eindruck. Sonst war auch das Haus an sich gut gebaut. Das hatte also die ersten oder sagen wir viele Häuser, die noch aus der Gründerzeit waren, die waren ja mit Lehm gebaut, aber das hat es in Nova Pazova eigentlich nicht mehr gegeben. Alle waren schon mit richtigen Ziegeln, mit gebrannten Ziegeln gebaut worden. Was nun, ob sie da ein Betonfundament hatten, das konnte ich also nicht mehr sehen oder nicht erkennen. Das hatte mich auch kaum interessiert. Aber wenn man weiß, dass die Häuser, die hatten alle keinen Keller. Ja. Die waren alle, was für sich, also mindestens müssten sie ja irgendwo um 1 Meter im Boden waren, im Boden gegründet. Ne? Was sie da genommen haben, ob sie da auch das mit Holz gemacht, mit Steine gemacht haben, weiß ich nicht. Also jedenfalls, sie waren verputzt, die Ein Räume. schönes Haus, ein Schönes, großes ja, Haus. naja, also gut, es war so ein, ich würde mir sagen, einfaches Haus. Es war auch kein großes Grundstück, denn es war ja kein Bauernhaus, nicht? Es war ja eine, der Zigeuner hat ja da keine Felder gehabt und hat auch nicht, was für sich, was angebaut oder der hat Pferde gehandelt. Ne? Und so war das auch, dass das Grundstück gerade mal das Haus, ja, da konnte man das Haus draufsetzen oder hatte es draufgesetzt und dann war anschließend eine Stallung, wobei nicht für Pferde in diesem Falle, ja eben, da war auch keine Stallung gehabt. Wir hatten dann gesehen, dass da Schweine gezüchtet oder Schweine gehalten wurden, das haben wir dann auch gemacht und da war ein Hühnerhof und anschließend ein Garten, da waren Obstbäume drauf, ich weiß von Pflaumen, von Aprikosen. Ach, und dann, ich weiß nicht, ob Sträucher gab, das weiß ich nicht, aber das war schon, wenn ich so zurückdenke, doch etwa irgendwo 10 mal 20 Meter, nicht? Also da hat sich meine Mutter sehr gefreut, dass sie da jetzt alles Gemüse haben konnte. Und die war dann auch damit beschäftigt, die Einfahrt. Da hat man ein großes Tor und neben dem großen Tor dann eine für die, Zum Fußgänger. also für die Personen, also für Ja, zu brauchte Fuß, ja, genau der. Person, die Das Türe Tor und war ja weiter. nur für, wenn man mit dem Wagen reinfahren musste, aber bei uns ist nie ein Wagen reingekommen, denn meine Mutter hat da gleich einen ja, Blumenrabatte gemacht, rechts und links, und war dann nur vielleicht 2 Meter breit, damit man, wenn, wie überhaupt mal ein Wagen reinkam, da durchkam. Und da hatte ich also die Aufgabe, also nicht die Aufgabe, die, meine Mutter war ja auch eine sparsame Frau, die hat also jeden Ziegel oder jeden Dachziegel, der da irgendwo noch rumlag, beziehungsweise bei den Bauern, wo sie in der Erntezeit mitgeholfen hat, hat sie ja Mais für die Schweine bekommen und auch Frucht so für Mehl und so. Da hat sie das alles noch organisiert, musste man nicht im Gwölb kaufen. Gwölb Also war also sie der hat quasi Kaufer. einen Lohn in In Naturalien Naturalien bekommen, dass bekommen man und nicht genau, ins Geschäft muss. Ja. und da hat sie auch manchmal auch so Dachziegel mitgebracht und die musste ich dann wie ein Steinklopfer klein machen. Das ist also, das war dann der Belag in der Einfahrt. Ein Schotter, Schotter, eine so eine Art Schotter. Ja, bitte, wochenlang habe ich ja da jedes Mal, wenn ein Haufen da war, musste ich ihn zusammenschlagen. Hat zuerst einen Spaß gemacht, später war das kein Spaß mehr, das war dann schon Strafe. Und das Ja. Haus war Und neben die, dieser Einfahrt und davor zwei Maulbeerbäume, hast du ja, das und das, gesagt? ja, ist so, also es war ein Haus wie Hunderte, nicht? Es war also mit dem Giebel nach vorne zur Straße, die Straße war mit Backsteinen gepflastert, nicht die Straße, sondern der Gehweg, nicht? Nach dem Gehweg kam so im Querschnitt dann ein Graben, Mit einem Abwasser, also einem Regengraben. Regengraben, jawohl, und dann kam die Straße, die war nicht befestigt. Das heißt, die war so breit, dass man jedes Mal, wenn es mal fest geregnet hat, waren da Pfützen und dann hat man dann, wie soll ich sagen, die hat man dann umfahren. Das heißt also, der Weg wurde jedes Mal anders, nicht? Aber der war bestimmt, wenn ich mir so überlege, gut vielleicht 5 Meter breit, wo man für die Fuhrwerke Wie wir es in runter. Russland in den Dörfern Ja, wie gesehen man haben. manchmal gesehen hat, da war auch dann schlammig. Und im Sommer, wenn es dann sehr heiß war, war das ein Staubig. Pulver, ja, wie Pulver, so fein wie Mehl eigentlich, nicht? Damit haben wir auch gespielt manchmal, nicht? Aber das ist aber nicht Können wir lebensfähig, noch nicht? zum Aber dann Hauskauf will zu? ich will nur noch mal sagen, hier beim Haus, der Giebel, der ging ja immer zur Straße. Und das war dann immer das Aushängeschild. Ist der Giebel schön oder ist er fleckig oder sonst was? Und das war immer die Aufgabe der Frauen, die mit Kalk Die mit Häuser geweißelt, wie wir sagen. geweißelt. Da war so eine lange Stange und da vorne zwei Bürsten, nicht? Um da die 10 Meter da hoch, nein, 10 Meter nicht, das ist also 5 Meter, nicht bis in den Giebel vielleicht, nicht? Hat man dann jedes Frühjahr war das sozusagen, wurde manchmal auch mit Farbe, da hat man Farbe dazu getan, dass man vielleicht mal irgendwie mal bläulich oder rötlich, habe ich keine gesehen, aber hellblau habe ich viele gesehen und so, oder gelblich. Also okay, nicht? Also das war die Frauen. Und dann war ja vor jedem Haus, gab es ja so viele Maulbeerbäume. Und mein Vater hat das mal mir erzählt, das war so, in der Jahrhundertwende war also Seidenraupenzucht Seidenraupenzucht oder Seidenraupe, angesagt, ja. ja, war das also akut und man hatte den Bauern die Pflanzen, also die Maulbeerbäumchen, geschenkt. Sie mussten aber die Raupen. Seidenraupen mussten sie dann den abliefern und haben dann auch noch ein Salär gekriegt, nicht? Also dafür. Und so war das, dass jeder Hausbesitzer da oder jeder Bauer natürlich, je nach Größe seine, hatten sie alle vielleicht 4 Bäume vor der Straße oder 3 Bäume vor der Straße. Bei uns waren es 3 und wir hatten noch hinten einen großen mit weißen saftigen Maulbeeren. Da konnte ich raufsteigen in eine Astgabel und habe also die so mehr oder weniger wie ein Affe so rausgegriffen, nicht? So nach dem Essen manchmal. Und geerntet haben wir dann nachher, nachdem diese Raupengeschichte nicht mehr so lief und dafür auch gar nicht mehr, ja, wie soll ich Eine sagen, Bezahlung erfolgte, ja. gefolgte, ja, waren die also da. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man also, ich weiß nicht, die haben ja auch Raupen da gekriegt, ich weiß nicht, was damit war, aber ich weiß, dass alle davon Schnaps gemacht haben. Also Maulbeerschnaps. Maulbeerschnaps. Und In unserem Haushalt gab es keinen Alkohol, aber dann hatten wir immer auch Schnaps brennen lassen, also von diesen Beeren, und hatten dann immer Schnaps im Hause. Wenn Besuch kam, die Schnaps getrunken haben, nicht, hat man ihnen das vorgesetzt, nicht? Also immer ein Stampel, Stampel, Ein Stampel, Stamperl. Stampel hat es geheißen, ja. Maulbeerschnaps. Und daher, ja, das Dann war das hast du nicht. mir ja erzählt, ich will zwei Sachen noch klären. Das eine ist, weißt du, warum es Nova Pasova war? Gab es einen anderen Grund, außer dem, dass dieses Haus offenbar zum Verkauf stand und ihr das erwerben konntet? Oder gab es einen weiteren Grund, warum gerade Gerade Nova noch passen. Pasa? Vater oder von Vaterseite war eine gewisse weitläufige Verwandtschaft in Nova Pasova. Also was für sich Großtanten oder irgendwo Geschwisterkinder oder was für sich, vielleicht auch nur Bekannte. Ich weiß nur über Vermittlung von den Von denen, den das waren Verwandten. einige hießen Schillers haben wir da, und Streckers. Und Strecker war eine Familie mit Asso und Althoff. Althoff, das waren, glaube ich, kann ich mich erinnern. Ne, und Beffurth. Und, ne, Deschner. Also es waren schon einige Verschiedene verschiedene, ne, irgendwie verwandt waren. weil das ja auch, die waren ja dann, ja, die waren evangelisch, Lutheranisch. nein, evangelisch, nicht Protestanten. Nicht, das war ja wieder egal. Also jedenfalls, die hatten dann offenbar meinem Vater ja, mitgeteilt oder mitgeschrieben, wir das mitgekriegt, wir das Telefon haben wir ja nicht gehabt, wie sie da dazu kamen. Ja, jedenfalls haben sie mitgeteilt, also da Wäre ein Haus, wäre ein sei ein Haus, Haus, was sein Haus. verkauft wird, nicht? Und dann hat es zugegriffen, nicht? Die Wenn ich hier. andere, nächste Frage, die ich stellen wollte, weil du jetzt bei dem Haus warst und dem Besuch, wie war diese Zimmereinteilung in dem Haus? Du hast mir was erzählt, es gab quasi die gute Stube, Ja, die ja, ja. gar nicht groß geöffnet wurde, wie ich das von Ja, früher die auch Häuser kenne, waren ja so ein gehört habe. 0815er Haus, das waren so praktisch, ja, waren so alle so vorne. Mit zwei Fenstern zur Straße hin, das war die gute Stube. Die hat man eigentlich immer nur den Besuch angeboten. Ich durfte eigentlich nicht da rein. Das war immer, also ich weiß nicht, warum eigentlich. Also jedenfalls, das war eben nur für Besucher. Und dann folgte eine Winterküche. Das heißt, die hat man nur im Winter benutzt. Anschließend, es war also so hintereinander alles so angeordnet. Und dann kamen zwei Schlafzimmer in diesem Falle. Nicht? Und das eine hintereinander. Das heißt, wenn man in das zweite Schlafzimmer musste, man durchs erste Schlafzimmer durch, um ins andere zu kommen. Es war aber auch möglich, bei anderen, die haben also auch Zugang gehabt zu ihrem Gang, also vor dem Haus in der Längsrichtung hatte man Eine Art, eine Art, ein wie heißt das, ein Laubengang, Laubengang, ja, ja, genau, ein eine Laubengang. Und von Parlage. dem hätte man auch überall rein können, wenn man es wollte, oder da hätte man schon eine Tür reinmachen können. Aber bei uns war es so nicht. Ne? Und dann kam ein Zaun, der den sozusagen den, nein, dann folgte anschließend eine offene Küche, die man im Sommer benutzt hat, ne? Die war dann an drei Seiten, oh, nee, an einer Seite offen, Offen. nicht? Und sodass da konnte man dann kochen, dann war das also nicht so heiß. Und wo hat Hat. man denn gegessen? In dieser In Winterküche der oder in der Winterküche, Sommerküche oder im Hof? nein, nein, also ja gut, wenn es nicht sehr heiß war, dass man, oder wenn man Schatten hatte, nicht, dass da so ein Baum, wir hatten ja einen Schatten durch diesen einen Maulbeerbaum, der relativ groß war, da hat man dann draußen gegessen, also unter diesem Baum, nicht? Schön, Aber sag mal, das war dann das Mittag, Frühstück oder so, war das so schon innerhalb dieses Ja, diesen Schopfen will ich mal so sagen, nicht diese Der Sommerküche. Sommerküche. Und Und im im Winter. Winter war das auch in der Küche, dann hat man das, da war es dann ein bisschen enger, aber das ging dann noch gerade. Und die Eltern selber sind auch nie gesessen, wenn sie für sich sein wollten, mal in diesem vorderen guten Stube. Nein, das hab ich Interessant. nie gefunden. Also, ich weiß nicht, es war natürlich nachher, als Christian geheiratet hat, dann hat er sozusagen dort mit seiner jungen Frau gewohnt. Das war dann kurz vor der Flucht. Hat er dann dort gewohnt. Das heißt, er war ja dann in Essek. Ja, das ist ein Kapitel für sich. Das kommt dann Aber noch. er hatte dann diese ehemals gute Stube Stube. als seine Wohnung Ja, mit sich und der, seiner ja, Frau und genau. dem Das war dann Kind. ein Zimmer, nicht? Und wo hat man sich dann gewaschen? In der Ja, Küche das ist, oder und wo ja. war der Abtritt? Ja, der Abtrieb, ja, stimmt, der Abtrieb. Also die Toilette war so ein Sitzklo mit, ja, oder Plumpsklo, nicht? Hinten nach dem Hühnerhof. Man musste da schon, schätze ich, 10 Meter oder noch Gehen. mehr gehen, um da auch im Winter. Ja, ein Häuserl mit aus Brettern. Ja, aus Brettern, nicht? Ein Herzchen an der Tür, nicht? Und das hat man aufgemacht. Und ja gut, es war mit einem Deckel, mit einem Holzdeckel zu, da konnte man schon in Ruhe. Allerdings war schon, also im Sommer, da war schon mit Fliegen. Wurde Also das das hat, ja, gekalkt von Zeit zu wurde von Zeit? Zeit zu Zeit gekalkt. Und aber dass es mal ausgeräumt worden ist, kann ich mich nicht erinnern. Erinnern. Ja. Nicht? Also das war schon vielleicht eine tiefe Grube. Und jedes Haus hatte natürlich, nachdem ja kein Keller da war, hatte sie aber trotzdem einen Kellerraum, der war eigentlich nichts anderes als eine Ein ausgehobene, Erdloch. eine ausgehobene Grube, schätzungsweise vielleicht 1 Meter breit und vielleicht 2 Meter lang. Und da war außen dann schräg so eine Falltüre, die man auch kann, und hatte dann so eine Leiter, da hatte man dann unten so Holzregale. Also es war einfach die Wände und so weiter, das war Erde. Erde, Das war Erde, ja. das war, würde ich heute sagen, eine Lehmerde, die dann, das war eigentlich ziemlich kühl und war auch, da hat man alles aufbewahrt, also wie ein Eisschrank. Da war die Milch, die Käse, das Brot war da und Marmelade, was muss aufkommen. Allerdings war auch, sag mal, beim Brot habe ich schon gemerkt gehabt, dass da oft Schimmel war. Aber wie man heute sagt, den ganzen Leib wegschmeißen, das war nicht drin. Die Leiber da, die Holzleib, das waren so runde 4 Kilo Brote, Da haben wir einen nicht? Teil Da nur hat man weggeschnitten. nur den alle Teil weggeschnitten. Und das hat man so, da hat man nichts mehr geschmeckt, dass da jetzt irgendwie. Und wir haben diese Woche an der Buga genauso einen Erdkeller als Ja. ökologisch richtige Ja, klar. Kellerlagerung für einen Weinkeller Ja, oder ja, eben ja. Ja, Brot oder so. Brot die vielleicht auch Wein da. getrunken haben und Schnaps, die haben die auch denn da unten gekühlt. Da Ich habt weiß ihr auf nicht. dem Ja, und Grundstück einen Brunnen ja, gehabt. auf dem Brunnen, ja, das war schon da. Ein Brunnen, das war in unserem Fall kein Ziehbrunnen Schwengel. mit so einem, wie man das so von Ungarn kennt, so ein großer Stamm da und oben in der Gabel dann diesen Querbalken da, sondern das war ein So. Holzgehäuse darüber, aus Holz, mit einem Wagenrad an der Seite, und die hatte dann diese Walze, also Die die Kurbel, Kurbel ja, für das war den die Kurbel Eimer. für den Eimer runterlassen und rausholen, nicht? Es war ja gerade mal vielleicht 2 Meter, da war da schon das Wasser da, nicht? Und Da das war konnte man nicht, das Trinkwasser, war Trinkwasser, nicht ganz sauberes Wasser, Grundwasser, ja. sauber. Da hatte man dann auch Wassermelonen, wenn man sie kühl halten wollte, hat man sie reingeworfen, nicht? Die sind geschwommen, nicht? Und dann hat man sie so einzeln rausgeholt, nicht? Also auch kann ich mir vorstellen, dass manche einen Korb hatten, da sind dann die Flaschen reingegangen. legte, um sie kalt zu halten, nicht um sie zu trinken. Man musste da schon arbeiten, um das Wasser hochzukriegen, nicht? Wenn gewaschen worden ist oder man hat ja auch keinen Schlauch zum Spritzen oder sowas. Man musste man ja, wenn da diese Blumenrabatte von der Mutter da entlang des Hauses, also im Hof drin, nicht? Die musste man ja auch gießen, nicht? Jetzt erzähl Das mir war ja noch ein dann. bisschen, wie die Mutter so gewirtschaftet hat, was sie alles selber hergestellt hat. Ja gut, sie hatte zumindest mal in der Freizeit haben sie, also das war üblich, immer Socken gestrickt. Also Strickerei und Häkelei, das war, oder Häkeln, weiß nicht, ob man das Häkeln sagt, zu so diesem Kreuzstich Ja, nein, da. Sticken, Sticken, Rotstich, ja. ja, da hatten da so, ja, bei den Handtuchhaltern gab es dann immer so ein Überhandtuch und das war dann so vollgestickt mit Sprüchen und so weiter und ja, also ich kann mich an keinen richtig erinnern, aber manchmal war auch nur die Jahreszahl dran und so alles in diesem Kreuzstich. Und ja, Wäsche waschen oder sagen wir überhaupt, es gab ja kein Bad. Man musste ja auch mit diesem Wasser aus dem Brunnen sich waschen. Das, normalerweise hat mich wie immer kalt gewaschen in der Früh. Und nur einmal in der Woche wurden wir so am Samstag, wurden wir dann in einer Zinkwanne, in einer verzinkten Wanne in der Küche. Die Küche war relativ groß. So große Küchen hat es immer gegeben. In allen, also das war eigentlich, ich kann mich jetzt nur erinnern, in der Sommerkirche, dass da die Wanne aufgestellt war, nicht? Und dann wurde das Wasser heiß gemacht auf dem Ofen und dann eben wurden wir gewaschen. Und Ja. das Wasser musste ja aus, ja, musste man eben auch Raus. rausholen. Und Und da in waren diese auch Wanne. ja gut, also Zähne putzen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind Zähne geputzt habe. Nicht? Ja, also das war schon Luxus. Jetzt wollte ich noch fragen zum Heizen. Hat man im Winter nur in dieser Küche einen Ofen oder hat man auch in den Schlafzimmern irgendeinen Ofen gehabt Nein, es war oder nur nur offenes Kamin in der Küche? in der Ofen, das war ein Sparherd. Es war ein Herd mit Holz, nicht keine Kohle, sondern immer nur Holz. Und das war dann in der Küche und da hat man die Tür offen gelassen und dann hat man also in den Räumen selbst, wo man geschlafen hat, kann ich mich nicht erinnern, dass da ein Ofen war. Und diese Das ist also Sparöfen, die waren ein Sparherd, die waren war schon schon besser. Die hatten oben diese Metallringe ja, mehr die oder weniger. Metallringe, ja, Von unten kam das ja. Feuer. Das habe ich Und auch Sparherd war ja, gesehen schon. das war ja sozusagen, der Ader hat ja gesagt, ein Sparet hat er dort gemacht, weißt du, auf seinem Garten dort. Das heißt eigentlich Sparherd von Jetzt. Sparen. Ja. Du hast gleichzeitig nebendran, also auch auf diesem Herd, hast du einen Kessel eigentlich nicht, jedenfalls ein Raum, da hat man dann immer warmes Wasser gehabt. Ja. Ja, wie kann man sagen, Ja, so ein eine Art viereckige, Bottich Quere, nebendran, ja, der auch vier, das war aufgeheizt so wurde. rechteckig, der war dann immer mitgeheizt worden, ne, das Wasser, was man da rausgenommen hat. Das war nachher zum Kochen und nachher auch letztlich zum Waschen. Und wenn nicht genug da war, musste man dann das Feuer machen. Ne? Ja. Und Jetzt hast du was mir. dann noch meine Mutter gemacht hat, ja gut, eben, der hat sich um die Blumen, um den Garten gekümmert, ne? Da war ja auch alles Mögliche an Gemüse. Sie hat eben auch eingekocht, sehr viel eingekocht. Ich weiß, Tomatensoße, Tomaten, hast ja, du gesagt. Tomatensauce, jede Menge, und die hat man dann oben so mit irgendeinem, mit Pergament Pergamentpapier hat man also verschlossen. sozusagen das abgedeckt und dann zusammengebunden unten, nicht? Das weiß ich noch. Und dann hat sie Teigwaren hat sie gemacht. Teigwaren hat sie auch gemacht. Ach Gott, Teigwaren, da wurde das Nudeln. Teigwaren im Schlafzimmer auf einem Leintuch ausgelegt zum Trocknen. Also das hat sie, glaube ich, dann auch in dem guten Stube, die ja nie benutzt wurde, nicht? Mehr oder weniger dort ausgelegt. Ich weiß noch, dass er solche Karos gemacht hat mit dem Rädchen, mit seinem Flecken. Rädchen, Fleckerl, ja, und Suppen, da hat sie den Teig so zusammengerollt und dann ganz dünn geschnitten. Da gab es leider solche Fäden. Flädle. Ja, nein, nicht Flädle, die waren vielleicht ein Millimeter. Hm. Millimeter. Also da hat sich sehr viel Mühe gemacht gehabt. Also das hat man ja sonst nicht kaufen können, der hat man immer selber gemacht. Und dann hast du und gesagt, auch, es gab Putztage und Waschtage. Ja, da gab es eben letztlich am Waschtag war am Samstag. Das war aber der ganze Tag, hat sie da sozusagen zu tun gehabt, eben so viel warmes Wasser zu schaffen, nicht? Und dann auch da so Rumpelbrett habe ich noch in Erinnerung. Das war da so ein gewelltes, ja, wie ein Wellblech, ja, da so. Da hat man also zum Schruppen. So geschrubbt, ja, und hatte da so Tröge gehabt, das Holz. Und, ja, und musste man ja auch die Wäsche kochen. Da hat man ja so einen Kessel gehabt. Da hat man das auch anfeuern müssen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich habe da, kann mich nicht an ein offenes Wasser, offenes Feuer erinnern. Aber wo hat sie das viele Wasser her gehabt? Also. Dann gab's, magst du dich an Seifenflocken oder etwas erinnern? Oder hat man ja, mit großen Marseillaseifen die gewaschen? Die Seife hat sie selber hergestellt. Ja? Weiß ich. Das waren solche Blöcke 10x10. Ah. Also so ein Kubus, ja. Ja. Und die hat sie von Abfall, beim Schweineschlachten gab es da Abfall, dieser Abfall ist da verwendet worden. Also ich weiß nicht genau, was da alles dazu kam, aber ich weiß, dass sie da so ein Model hatte. Mhm. Da war das dann so eine Masse dann. Ja. Eingefüllt, warm das passt, wahrscheinlich. Das war schon, also wieder, irgendwas muss ja noch, Fett. muss ja seifig, ja, ja. Und Lauge wahrscheinlich, über Lauge. Laugenpulver. Kann schon sein, nicht? Und dann hat sie die dann, ja, und dann letztlich, wenn sie, habe ich immer gesehen, waren das so große Stücke, die wurden dann immer kleiner natürlich beim Verbrauch, nicht? Ja. Aber es hat lange gedauert, kann ich mir vorstellen. Aber damit wurde ja auch die Wäsche eingeseift. Ja, klar. Also Waschmittel in dem Sinne gab's war nur eine Lauge. Kann ich mich erinnern, das kann mich noch erinnern, dass da in Belgrad hat es ja auch auf dem Dach, außen auf dem Dach war eine Zinne, wo man waschen konnte und auch aufhängen Hängen. Konnte. Und da hatte man zum Waschen eine Lauge gehabt. Mhm. Und da hat mal eine Nachbarin so eine Lauge in einer Flasche gehabt, in einer Flasche, wo man normalerweise irgendwie Soda oder sonst was, also zum Trinken, ne? Sodawasser oder sowas. Ne? Und da war diese Lauge drin und das kleine Mädchen hat davon gemeint, das kann sie trinken, hat davon getrunken und dann war großer, dann musste sie sofort ins Krankenhaus und alles Mögliche. Also, aber deine Mutter hat auch die Seife selber gemacht. Selber her, dann hast alles, du mir mal erzählt. Ja, gestrickt, alles, was für. Alle Pullover, die ich hatte, oder meine Brüder nicht, waren alle gestrickt, aber keiner gekauft. Mhm. Man hat eigentlich möglichst Selbstwirtschaft. Sehr viel, sehr viel. Also, was man gekauft hat, das war vielleicht den Zucker. Mhm. Vielleicht und, etwas Reis. Ja, Reis, wenn man überhaupt Reis hatte. Also, ich erzähl mal ein bisschen noch über das Essen. Du hast mir gesagt, es gab immer durch die Woche und dann wieder das Gleiche. Ja, und das war dann so, dass also jedes Einzige, was ich weiß, schon von Belgrad her, dass am Samstag war immer auch Waschtag und Putztag und dann war etwas, wo man nicht viel Zeit zum Kochen verwenden musste. Und das war dann eine Bohnensuppe mit einem Schweinshaxe. Mhm. Und da wurde das dann weich gekocht und dann wurde das vom Knochen weggemacht. Und das war dann das Mittagessen. Und sonst haben wir eigentlich Fleisch nur am Sonntag gehabt. Das war dann so ein, was die Eltern halt gerne gegessen haben, war es also gekochtes Rindfleisch. Rindfleisch, ja, das Das musste muss man ich kaufen, das kaufen. mussten sie kaufen, ja. Rindfleisch da. Dann hat sie natürlich die Rindsuppe gehabt dazu, nicht? Mit dem, wo sie das Fleisch drin gekocht hat, nicht? Und da gab es daneben Tomatensauce, Kartoffeln. Dillsoße, hast du was gesagt, gab es da. Dillsoße war, ja, ich habe das nicht vertraut, oder nicht, ich wollte mir da das nicht geschmeckt, die Dillsoße. Aber die Tomatensauce, ja, dann habe ich als Kind Tomatensauce gekriegt, was der, ich glaube, der Richard genauso. Und ich habe das Fleisch nicht gemocht, weil das so in den Zähnen und so zäh war, also für mich jedenfalls. Also ich glaube, ich habe außer Wurst hatte ich schon gegessen, weil wir auch, also in Belgrad haben wir keine Wurst gegessen, aber in Nova Pazova hatten wir ja drei Schweine jedes Jahr. Und die drei Schweine mussten auch gefüttert werden und die hat auch meiner Mutter das Futter besorgt. Und dann, ja, und da hatten wir eigentlich im November immer geschlachtet. Das war ja der Monat, wo alle Bauern geschlachtet haben, nicht? So hat man gesagt, das war der November. Das war dann so ein Metzger, der da von Haus zu Haus ging und hat Ein also diesen Störmetzger würden wir Störmetzger. sagen. Und es war immer ein großes Ereignis, weil da nicht nur er da war, sondern man hatte dann auch Verwandtschaft, die da mitgeholfen haben und auch Frauen, weil man ja die Därme hat man ja auskochen müssen, absorbieren müssen, denn da wurde ja die Wurst drin Ja, rein produziert da mit einer produziert, nicht mit dem, Wurstmaschine, so ein ja, Wurstdings. das war so ein, so, da hat man wie so ein Durchgepresst. Truch gepresst, wie so eine, wo du so Hackfleisch machst, hat man ja auch viel gegessen. Also, das ist etwas, was ich auch dann gegessen habe, wenn es mal faschiertes ist das, ja, gab, aber das war nicht wöchentlich. Und das Wöchentlich, meiste aber Fleisch meiste, habt ihr ja das wird mir eingepökelt eingepökelt, oder jawohl, eingemacht. eingemacht. Also, wir hatten auch in Passau hatten wir auch im Dach einen Räuchert. Teil, eine Räucherkammer, ja, eine Räucherkammer, und da hat man dann viele Würste hat man geräuchert, hat man geräuchert, und dann hat man das Fleisch, also ich weiß so Rippchen und so weiter, was man da so auch hatte, Schinken wurde auch geräuchert, und aber sonst so die Koteletts und so weiter, das wurde dann eingelegt in einer Lauge oder was weiß ich, Geselchtes. geselchtes, Ja, ja, das ist das war quasi dann, eine ja. Pökolauge. Ja, und dann weiß ich noch, kann mich erinnern, dass auch Kraut, das Weißkraut wurde dann eben, was man mehr hatte, als man brauchte, dann für den Winter in ganzen Köpfe auch in einer Lauge gehabt. Das war dann so ein Fass aus Holz und da war oben ein Deckel und auf dem Deckel war ein schwerer Stein, der Beschwerden. dann das alles sozusagen mehr oder weniger zusammengedrückt hat. Aber das war dann Und Sauerkraut das war oder dann sind Sauerkraut. Samen, Ja, das ganze waren ganze Blätter auch. Blätter. Das waren, also um Sauerkraut nachzumachen, hat sie dann das zusammengeschnitten in 1 Zentimeter Streifen und so. Also so ein Sauerkraut, wie man heute kauft, das also eigentlich faserig ist. Ne? Das Das ist Sauerkraut, gehobelt. das ist gehobelt. Gehobelt und dann Ja, eingelegt. das kann sein, dass er auch einen Hobel hatte. Das würde ich mir auch vorstellen, dass er einen Hobel hatte. Denn so hatten wir Sauerkraut auch gegessen. Und Nicht nur die Fisch, Hühner sondern mit den Eiern die habt ihr Hürden dann und auch Eier. geschlachtet von Und Zeit zu eine Zeit halt so immer? Zeit hat man eben geschlachtet und Aus eigentlich, Suppenhuhn. ja, als Suppenhund, also wenn es der altes Huhn war, aber meistens waren es die alten Hühner, hat man dann geschlachtet. Als Suppenhuhn, da hatte ich eigentlich auch nichts gegessen. Vielleicht ein Flügel. Aber das war mir da auch, das Abzuknabbern war mir zu mühsam. Aber ich hatte immer bei Dein solchen Vater hat das Essen, gerne ja, gehabt. gern, der die Füße gerne gehabt. Ich habe mich immer gewundert, weil da ist doch gar nichts dran. Und ja, weiß dann auch, dass, weiß nicht, ob meine Mutter den Hals so gerne gegessen hat, aber ich weiß von vielen Verwandtschaft, dass ja, eine Schwägerin von mir, ne, die hat ja also den Hals am liebsten gegessen, weil sie da so rumschlutzen konnten. Nicht? Also, das ist War aber natürlich ein kurzfaseriges Das Fleisch Fleisch, am Hals, ja. nicht? Das ist, war ja klar. Also das war das, was man gegessen hat und viel Mehlspeisen, nicht? Da waren ja, da gab es also Mehlspeisen mit Mohn oder mit Bröseln, mit ja, Dampfnudeln. Dampfnudeln gab es auch, ja, mit Marmelade, vieles mit Palatschinken. Palatschinken, ja, das war auch immer mit Marmelade, also mit Pflaumen oder was wir da so hatten, was haben wir noch gehabt, die Aprikosen. Aprikosen, ja. Und ja, das war dann schon, da habe ich schon zugeschlagen, also den Palatschinken und dann auch die Nudel habe ich gerne gegessen mit Mohn. Zum Frühstück hatten wir dann auch immer, ja, Brot, Butter, das musste man allerdings kaufen, Butter haben wir gehabt. Aber da hat meine Mutter, jedenfalls in Passau war es dann besser, die hatte sie dann vom Bauern kriegen können, unter der Hand. Das war dort so was, Und das Brot, ein Brot das Brot, wurde selbst ja, die gebacken, hat sie oder? auch, das hat sie sehr, na, nicht selbst gebacken, aber der Teig angerührt und gehen lassen. Und da habe ich dann, weiß ich noch oft, ich musste das zum Bäcker bringen, das war abgemacht, nicht? Da war eine Zeit, bis 10 Uhr musste das dort sein, nicht? Da hat er seinen Ofen angeheizt und da war dann immer auch eine Schlange, die von Leuten, die da das Brot gebracht haben. Das war dann so ein aus, was weiß ich, aus irgendeinem Stroh geflochtenem Körbchen. Ein, Da war der Teig drin ja. und dann hat man das Brot mit dem dann wieder zurückgenommen. Also dann nach, was weiß ich, nach 2 Stunden oder das weiß ich nicht mehr genau. Aber dann hat man es wiederholen müssen. Ja. Und Und 4 Kilo Brote, sagst das du, waren waren, ja das. gut. Nicht alle. Nicht alle, nicht? Das, je nachdem, wie viel. Ich meine, ich weiß, dass dort Familien waren mit was weiß ich, das sind 2 Kilo gleich weg, nicht? Da hat man also so, das war Weizenbrot. Immer Immer. dunkles oder Nein, nein, weißes? das Weiße. Also das Weißes Weiße, ja. Brot. So wie man jetzt vielleicht noch in. Ja, das kriegt man jetzt auch noch in Jugoslawien oder beziehungsweise in Das Kroatien Mehl und so weiter, musstet das ihr Mehl. auch kaufen dann, Das das Mehl Mehl. musste man kaufen. Man hat natürlich auch, wenn man jetzt wie meine Mutter eben beim Bauern von der Ernte her, was weiß ich, vielleicht 2 Sack Dings gekriegt hat, Mehl. also nicht Mehl, sondern Weizen, Aha, da sie gedroschene das, aha. Weizen, nicht? Dann hat sie den in die Mühle gebracht und die haben dann Mehl gemacht dafür. Ne? Da hat man da, was weiß ich, das haben sie sich auch noch leisten können, dass das also. Manchmal hat sie auch vom Bauern Mehl gekriegt, noch zwischendurch. Sie war sehr beliebt bei den Bauern. Das war die, meine Mutter, die ist eine gute Kraft, die konnte noch, ich weiß noch, dass sie auch noch Ehrenlesen gemacht hat, damit sie auch noch mehr Futter für die Schweine und für die Hühner hatte. Eine tüchtige Frau, Da die war ich viel auch mit gearbeitet hat. und also ich habe mich immer gewundert, wie lange die unten gebückt sein Dann konnte. konnte. Ich konnte vielleicht 1 Minute und dann war ich wieder, musste mich wieder strecken, damit ich, also unglaublich. Also Und die sie hat hat viel sogar den beigetragen. Hühnerhof selber gebaut mit Sie, eigengebrannten Ziegen und ja, was. genau, da war dann ja nichts für die Hühner, für den Hühnerstall, ja. Ja. Den habe ich also, ja, das kommt daher, weil sie aus einer Handwerkerfamilie stammte. Da waren alle Geschwister, waren irgendetwas. Nicht, da waren Friseur dabei, da waren ein Wagner dabei, da waren ein Schuss, nicht ein Schuss, da waren Schneider und ein Tischler Hast erzählt, und ja, genau, ja, da die und ein Maurer Hinterhof. als Schwager, nicht? Also jedenfalls hat sie dann ein Model gebaut. Das ist also so ein aus Holz, Ja, so eine ja, Form. ja. Und dann hat sie sich Spreu verschafft beim Bauern. Und dann Lehm hat man ja sowieso, der Boden war sehr lehmig, ne? Der man auch da im Hof hatte. Da haben wir da so ein paar Spatenstiche Stiche. von diesem Lehm angemacht, nicht? Dann musste man mit Wasser und mit der Spreu nicht gut vermischen, weiß ich noch. Da musste ich mich reinstellen und das mit den Füßen da durchkneten. Ne? Und nachher hat hat man das dann da reingefüllt und dann zum Trocknen gelegt. Nicht? Und das hat man dann immer so mit Abstand und mit Luft, dass die Luft Ja, zusammenkommt, so eine Mauer Ziegel, gemacht, so mit ein Ziegel. Adobehaus. Ja. Und als es dann so richtig, das dauerte schon ein Weilchen, bis die richtig trocken waren. Und dann hat man mit dem gleichen Lehm auch gemauert. Nicht? Und das hat sie dann gemacht. Also noch bestrichen Und dann noch mit einem. bestrichen zum Schluss mit dem Lehm und dann den Lehm auch noch außen und innen mit Kalk bestrichen, sodass die Hühner da in einem weißen Stall da waren, nicht? Also der war vielleicht 60 Zentimeter mal 1,5 Meter, nicht? Da haben die auf diesen Stangen da ruhig sitzen können. Und Und da war auch ein Hahn dabei. Und da kommt die Geschichte, dass ich also das erste Mal richtig gelogen habe, nicht? Also meine Mutter war eben im Ernteeinsatz, nicht? Und hat dann mir aufgetragen, du musst aufpassen und musst die Schweine dann und dann eben füttern. füttern, nicht? Und sie kommt heim und sagt, hast du das alles gemacht? Ja, ich habe alles gemacht, nicht wahr? Und sie geht dann kontrollieren und dann ist der Hahn bei den Schweinen, von den Schweinen gefressen worden. Sie hat nur noch Federn Sie hat nur gesehen, noch Feder paar. gesehen und der Hahn war weg. Und die Schweine waren so zufrieden, die haben also den Hahn gefressen, vor lauter Hunger. Und der Hahn Und der hat sich Hahn, quasi zu den nein, Schweinen ja, der begeben, hat weil er gesehen, fressen ja, der wollte. hatte irgendwie gesucht, fressen, am Hof war nichts, nicht? Und jetzt ist er darüber, das war ja nur so ein Meter hoher Koben. Kobe, nicht? Da ist er drauf und hat dann wahrscheinlich da rumgeguckt, hat er vielleicht paar Kerne gefunden und ist da runter und schon haben die hungrigen Schweine den gejagt, nicht? 3 Stück da drin, da hat er keine Chance gehabt, nicht? Wegzufliegen. Und du hast nichts gefüttert. Und ich habe nichts gefüttert. Da war ich aber ganz geknickt und dann hat es mir ein paar Ohrfeigen gegeben und dann war das erledigt. Aber, naja, paar Ohrfeigen gegeben und dann war das erledigt. Und du hast dich schuldig Ich gefühlt, habe mich ja. schuldig gefühlt, Und wo ja. warst du? Du warst spielen, Ja, oder was? spielen, klar, da waren von den Nachbarskindern da, da haben wir draußen gespielt und in dem Spielen habe ich das total vergessen. Total vergessen. Wenn ich die Hühner gefüttert hätte, Schweine sollte ich ja gar nicht füttern, das hätte ich schon gemacht. Aber das Drama hat sich ja bei den Hühnern abgespielt. Die haben nichts gefunden und der Hahn musste, ich meine, die anderen Hühner sind dann nachgesprungen. Der ist dann da hochgesprungen, hat geguckt und dann, wenn er drin gewesen wäre, hätte er vielleicht dann gegackert, nicht, damit die Ja. anderen kommen. Nicht? So war ja der Hahn hat immer, wenn er das gefunden hat, zuerst mal sich gemeldet und dann so gegackert und dann kamen die alle, von allen Strichen kommen sie beigerannt, Ja. die Hühner. Also man kann sich vieles sehr plastisch vorstellen, wie du erzählst. Ich schlage vor, wir schließen das hier ab und beim nächsten Mal wenden wir uns der Schule zu. Und es würde mich dann noch interessieren, wo da dein Vater war. Welchen ist er nach Belgrad gefahren zur Arbeit, noch bei dem Vögeli bei dieser Zeit von diesem Nova Pasewa her? Oder wo war der Vater und du gingst ja dann in Nova Pasewa zur Schule und warst eben auch zu Hause bei der Mutter noch als jüngster Sohn. Hast du viel Ja, mitgekriegt? das will ich aber gerade noch kurz Erzähl. erwähnen. Es war also so, dass ja 1941 wurde ja Jugoslawien Besetzt. besetzt von der deutschen Wehrmacht. Und dann war ja die Möglichkeit, noch ein Weilchen, vielleicht ein Jahr gegeben, dass man eben da die Grenze, dann wurde ja. Ja, so muss ich sagen. Vorher wurde ja, nachdem Deutschland den Südosten da besetzt hat, wurde ja Kroatien von Jugoslawien getrennt. Sozusagen, die hatten sich dann mit dem Herrn Pavelic, das war dann so ein, auch so ein Nazi mehr oder weniger, hat dann Kroatien regiert. Slowenien war dann das Südsteiermark. Ja, von Nannte den sich das dann, Österreichern wurde also in quasi Österreich angeschlossen angegliedert. und war dann auch Deutsches Reich, im Deutschen Reich eingesiedelt. Und dann Kroatien war selbstständig und da war die Grenze sozusagen die Save, sodass also wir in Nova Pasewa waren ja sozusagen auf der rechten Seite des Flusses im kroatischen Land. Aha. Und dann war zeitweise, oder sagen wir noch eine Zeit, vielleicht ein halbes Jahr oder so, konnte man nach Belgrad ohne Passierschein. Und dann musste man später dann mit einem Passierschein rüber, weil viele Bauern haben noch nebenher sozusagen bei der deutschen Wehrmacht ja, so Arbeiten gemacht, die also nichts mit dem Gewehr zu tun haben, sondern eben mehr so wie die Post verteilen und die Feldpost und diese ganze Arbeit. Die hatten dann die so nebenher noch gemacht, ein paar Tage in der Woche. Und die kamen dann noch einfach rüber. Mein Vater letztlich auch, weil er eben durch den Schweizer Konsul da ja ein Schreiben hatte, ne, der konnte dann immer noch hin und her. Und als dann das auch nicht mehr ging, dann hat auch, das heißt, nachher, da ja das Kroatien wurde, hatte mein Vater dann die Einberufung gekriegt zum Militär. Ja. Und dann war das sozusagen aus. Dann war der in Pazwa nur beim Militär und zwar nicht stationiert in Pazwa, sondern in Alt-Pazwa, das war im Nachbarort, war der große, wie soll ich sagen, Garnison mit solchen Deutschstämmigen, ja, die dann die Aufgabe hatten, die Strecke, die Eisenbahnstrecke zwischen Agram, sprich Zagreb, und Belgrad aufrechtzuerhalten für den Nachschub für die Wehrmacht, nicht? Und das war dann so ein Job, also ein Himmelfahrtskommando, nicht nachts da entlang zu laufen, die Strecke, und dann hier aufzupassen. Dein Vater wohnte also in der Garnison, wohnte in der Garnison, aber von Zeit zu Zeit, ja, der nach kam Hause dann kommen. Immer, ja, ja, eben, wenn er Zeit hatte. Und er hatte dort auch relativ gleich die Schreibstube übernommen, ne, weil die Bauern, die da waren, das war denen, ich weiß nicht, ob sie alle, na, Schreiben und Lesen haben sie gelernt, aber es gab ja immer nur eine viertklassige Volksschule für die Bauern. Ja, und dein Vater, Vater als ehemaliger war Agent, war Agent, gewohnt, ne? Der war gewohnt, Papier da schreiben und konnte mit Papieren umzugehen. Und da war er, musste er nicht diese nächtlichen Patrouillen gehen, sondern war dann in der Schreibstube, musste also das organisieren, wer wann wo. Nicht? Mhm. Und da war ein, unterstand einem Kommando von einem österreichischen, ja, ich weiß nicht, Major oder was weiß ich, was das für ein chargierter Soldat war, der dann von Kuh hieß. Von Kuh. Also, damit schließen wir und kommen dann das nächste Mal zur Schule, ja? Ja, kommen wir zur Schule, ja.